verweilen, wohl zu tun und mitzuteilen, vergesset nicht. Wohl zu tun und mitzuteilen, vergesset nicht, vergesset nicht. Vergesset nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Denn solche Opfer gefallen Gott wohl, gefallen Gott wohl. Denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Vergesset nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl, denn solche Opfer gefallen Gott wohl, denn solche Opfer gefallen Gott wohl, gefallen Gott wohl. Denn solche Opfer gefallen Gott wohl, solche Opfer gefallen Gott wohl.